nach nem Zeichen und dein Bruder stirbt. Halt die Fresse, hier redet gerade dein Pimp. Mich battle ist Bungee Jumping mit Strick. Ich ritz deiner Bitch meine Texte in die Schulterblätter. Untergrund zu sein bedeutet, man ist auch im Grunde besser. Ich bin eine Potenzanomalie und ein schwuler Ex aus deiner Stadt, chronisch aggressiv. Ich bin der True Support der Apokalypse. Deine Crew guckt Animes und geht gemeinsam ein Wichsen. Ich hab seit 3 Jahren nicht geschlafen, denn da hab ich mir geschworen, solange es schwule Rapper gibt, werde ich mich nicht schonen. Ich hab stets das letzte Wort, denn danach ist jeder tot. Du bist nur ein Mobbing-Opfer, kein verfickter Misanthrop. Ich zieh Rap aus der Versenkung mit meinem Schwanz und kenne keine Liebe, denn in meinem Körper ist nur Hass. Renn, renn! Die Kugel, sie trifft erst deine Crew und dann dich. Ich schicke Huren auf Strich, denn wir zwei, wir sind Pimps, eine scheiß Line, und du nimmst dir gleich dein Leben, du Kind. Zu Hause mit nem Kilo Kokain, doch die Bullen haben keinen Plan und denken, ich bin clean. King Saddam Bush hat das motherfucking Kusch. Ich bin nicht high, weil ich will, ich bin high, weil ich muss. James, alles klar, ich hab Weißes am Start. King Saddam Bush bringt die eiskalten Parts. Ey, scheiß auf den Start, ich bin fly wie der Mars. Ich bin am Hustlen, in der Nacht oder am Tag. Ich hab zu viel Style, um im Game bekannt zu sein. Ich baller noch ne Line und seh aus wie Frankenstein. Nur die wahren Profis verstehen, wie krank ich schreibe. Ich geb kein Fick, Main, und step drunk ans Mic. Du bist viel zu feige, um zu rappen, wie du willst. Yo, ich hab keine Grenzen, wie auf Acid oder Pilzen. 666 Stiche in deinem Brustkorb. Du Affe, geh nach Hause. Jetzt kommt Saddam Bush und kill.